Bongju, Vorsitzender des Kabinetts der DVJK, besuchte das Vereinigte Erzbergwerk Gumdok. Bei der Besichtigung der dritten Aufbereitungsanlage der Brigade vom Helden Gogyongchan der Grube 5. April des Bergwerkes Gumgol und der Produktionsstätte für Eisenbahnschwellen ermutigte er die Arbeiter. Auf der Sitzung der Mitarbeiter der betreffenden Bereiche wurde die Bedeutung der Stellungen und Missionen der Bergwerke, Fabriken und Betriebe in den Gebieten Danchon und Gumdok bei der Entwicklung der Wirtschaft des Landes und der Verbesserung des Volkslebens betont und die Fragen über die rechtzeitige Produktion und Lieferung von Anlagen, Materialien und Rohstoffen in den benachbarten Einheiten erörtert. Zuvor besichtigte der Kabinettsvorsitzende den Produktionsprozess für feuerfeste Ziegel im Daehongo Erzbergwerk der Heroischen Jugend, der neu eingerichtet wird, und wies dabei darauf hin, die Bauarbeit zu beschleunigen.